Erster Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte insgesamt 31 Jahre lang in der Stadt Jerusalem. Zweiter, er tat das, was dem Herrn gefiel, indem er dem Vorbild seines Vorfahren David folgte und niemals vom richtigen Weg abwich. Dritter, im 18. Jahr seiner Herrschaft sandte König Josia den Schreiber Safan in den Tempel des Herrn, um dort einen Auftrag auszuführen. Vierter, er befahl ihm, zum Hohenpriester Hiskia zu gehen, damit dieser das Geld zählte, welches die Wächter vom Volk eingesammelt hatten. Fünfter, dieses Geld sollte den Handwerkern übergeben werden, die für die Bauarbeiten am Tempel verantwortlich waren, damit sie die Schäden reparieren konnten. Sechster, Mann bezahlte damit die Zimmerleute und Maurer und kaufte außerdem das nötige Holz sowie die Steine für die Renovierung des Tempels. Siebter, die Verantwortlichen mussten jedoch keine genaue Abrechnung über das Geld vorlegen, weil man ihnen vollkommen vertraute und sie ehrlich arbeiteten. Achter, während dieser Zeit erzählte der Hohepriester Hilkia dem Schreiber Safan, dass er im Tempel das Buch des Gesetzes gefunden habe. Neunter, Safan kehrte zum König zurück und berichtete ihm zuerst, dass das Geld im Tempel ausgezahlt und an die Handwerker übergeben worden war. Zehnter, danach informierte der Schreiber den König über das Buch, das Hilkia ihm gegeben hatte, und las ihm den Inhalt laut vor. Elfter, als der König die Worte aus dem Gesetzbuch hörte, erschrak er so sehr über den Ungehorsam des Volkes, dass er seine Kleider zerriss. Zwölfter, sofort gab der König dem Priester Hilkia sowie Ahikam, Achbor, Safan und Asaja den Befehl, eine wichtige Nachricht beim Herrn einzuholen. Dreizehnter, sie sollten Gott fragen, weil sein Zorn groß war, da ihre Vorfahren die Gebote in diesem Buch nicht beachtet hatten. 14. Deshalb gingen der Priester Hilkia und die Beamten zur Prophetin Hulda, die im zweiten Bezirk von Jerusalem wohnte, um mit ihr zu sprechen. 15. Hulda antwortete ihnen, dass der Herr, der Gott Israels, eine Botschaft für den Mann habe, der sie zu ihr geschickt hatte. 16. Gott kündigte an, dass er großes Unglück über diesen Ort bringen werde, genau wie es in dem Buch steht, das der König gelesen hatte. 17. Da das Volk Gott verlassen und anderen Göttern Opfer gebracht hatte, war sein Zorn so groß, dass er nicht mehr aufhören würde. 18. Dem König von Juda sollte man jedoch sagen, dass der Herr seine aufrichtige Reaktion auf die Worte des Gesetzes bemerkt habe. 19. Weil er sich vor Gott gedemütigt und über die kommende Zerstörung geweint hatte, wollte der Herr sein Gebet nun gnädig erhören. 20. Gott versprach ihm, dass er in Frieden sterben würde, so dass er das schreckliche Unglück über Jerusalem nicht mehr miterleben müsste.